Bitişen. Guten Abend. Ja, guten Abend. Hallo, ich bin Furkan Baran und bin auf dieser Station als Assistenzarzt tätig. Ich würde gerne diese Aufnahmegespräch mit Ihnen führen. Ja. Zuerst werde ich ein paar allgemeine Fragen stellen. Dann werden wir über Ihren Beschwerden sprechen. Also, wie heißen Sie? Mein Name ist Klaus Werner. Klaus Werner. Herr Werner, können Sie Ihre Nachname buchstabieren? W. Emil Richard, Nordpol Emil Richard Werner. Okay. Herr Werner, wie alt sind Sie? Ich bin 30 Jahre alt. 30 Jahre alt. Und wann wurden Sie geboren? Am 7.4.1993. 7., 14. 1993. Ich kann nicht gut zuhören, aber 1900. 93. Ja. Okay. Und wie viel wiegen Sie? 78 Kilogramm. Und wie groß sind Sie? 1,68 Meter. Okay, und haben Sie eine Hausarzt? Ein Hausarzt? Ja. Und wie ist wer ist Ihr Hausarzt, Ihr Hausarzt? Ja, das ist der Doktor, Doktor, na, wie heißt der? Walensky. Walensky, können Sie buchstabieren? Walensky? Nee, kann ich nicht genau. Walensky mit V wird auf jeden Fall. Okay. Und hinten Y. Okay. Okay, Herr Werner, was hat Sie zu uns geführt? Wie kann ich Ihnen helfen? Und zwar folgendes, ich habe seit 6 Wochen Schmerzen im Bereich meines rechten Kniegelenkes. Und die Schmerzen, die gehen in meinem rechten Knie nicht weg, strahlt so ein bisschen aus bis zu meinem Unterschenkel, also in meinen Unterschenkel. Die Schmerzen sind belastungsabhängig. Ich weiß nicht, was ich habe. Beim Bewegung oder bei Belastung verschlechtert oder lindert? Ja, genau, verschlechtert sich. Verschlechtert. Aber auch danach, wenn ich jetzt eine bestimmte Strecke laufe und ist so, dass es auch danach wehtut. Okay. Sie haben mir gesagt, seit 6 Wochen am rechten Kniegelenk ein Schmerzen haben und diese Schmerzen strahlen in die Unterschenkel aus. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 1 leichte und 10 unerträgliche Schmerzen sind? Ja, also wenn es mal schlimm wird, es ist nicht dauernd schlimm, aber wenn es mal schlimm wird, ist es so etwa 6, würde ich sagen. 6, okay. Und können Sie Ihre Schmerzen genau beschreiben? Also ich meine pochende, brennende oder siehende Schmerzen. Was können Sie sagen? Ja, ich würde zwischen pochende Schmerzen in meinem Knie und auch ziehende Schmerzen beschreiben, beides. Verpocht es und manchmal bei Belastung zieht es in meinen Unterschenkel rein. Sie haben gesagt, ich glaube, die Schmerzen sind nicht immer da, oder? Genau. Also nicht, wenn ich jetzt keine Belastung habe, die ganze Zeit sitze, kommt es zu einer Ruhe. Manchmal und dann tut es halt nicht weh. Und dann fange ich an zu laufen und dann kommt der Schmerz wieder. Wie haben die Schmerzen begonnen? Also plötzlich oder langsam? Ja, folgendes. Ich habe in einem Fußballturnier teilgenommen damals. Und aber ich habe den ganzen Fußballspiel spielen können, sozusagen. Und am nächsten Tag haben die Schmerzen begonnen. Ich Nach konnte dann einem Fußballspieler. am Wochenende haben wir Fußball gespielt. Am Sonntag war das. Und am Montag wollte ich zur Uni gehen und ging dann nicht, sozusagen. Also ich habe Schmerzen. Also es ging schon, aber ich habe Schmerzen. Ich musste Ibuprofen einnehmen. Eine Ibuprofen einnehmen. Ja. Hat das Ihnen geholfen? Ja, das hilft mir so. Aber die ganze Zeit ab und zu mal Ibuprofen einnehmen. Ich habe gedacht, man muss jetzt mal zum Arzt gehen und abklären. Okay, Ibuprofen 400 oder 600 Milligramm? Ich hatte 400 von der Apotheke geholt gehabt, ja. Ja, okay. Und haben Sie dazwischen einen Unfall gehabt oder haben Sie Ihre Kniegelenk irgendwo gestoßen? Nee, eigentlich kann mich nicht erinnern, dass ich eine Verletzung beim Spiel hatte. Sonst hätte ich gesagt, ich habe mich verletzt und aber das war aber nach dem Spiel. Das war das Auffällige. Aber das war direkt nicht dann, sondern am nächsten Tag hatte ich Schmerzen gehabt. Vielleicht mit Okay. dem Fuß zu tun. Okay. Sie haben nur ein Ibuprofen eingenommen und haben Sie betroffene Stelle eine Rötung, Schwellung oder Überwärmung bemerkt, oder? So eine leichte Überwärmung in meiner Innenseite des Kniegelenkes. Rechte Kniegelenk, oder? Mein rechtes Ah, Kniegelenk okay. innenseitig. Innenseitig ein bisschen Überwärmung. Ja, so ein bisschen, es fühlt sich warm an. Es ist jetzt nicht so ganz warm und rot, sondern es fühlt sich ein bisschen warm, manchmal, nicht dauernd. Nicht dauernd, okay. Zeitweise. Wie weit können Sie laufen, ohne diese Schmerzen zu bekommen? Ja, ich würde mal sagen, Können Sie 200 Meter laufen? ich glaube, ein bisschen mehr als 200 Meter, so ein Mehr. Kilometer offen. Aber irgendwann fängt es dann an, weh zu tun. Haben Sie Atemnot oder Herzrasen bemerkt? Nein. Haben Sie Fieber oder? Fieber nicht. Okay. Gibt es etwas, was diese Schmerzen lindert oder verstärkt, außer Ibuprofen und Ruhe, in Ruhe stellen? Also ja, außer dass ich ruhig, also schone oder Ibuprofen, weiß ich nicht. Haben Sie sonst noch etwas hinzufügen oder möchten Sie noch etwas hinzufügen? Nee, also bin interessiert, was es ist. Wie bitte? Ich bin interessiert, was es ist, was ich habe. Ich kann nichts genau, ich kann nun nicht genau sagen. Zuerst sollen wir diese Aufnahmegespräch zu Ende führen. Dann ein paar da dann die ein paar Diagnostik oder ein paar Untersuchungen noch durchführen, um Ihre Diagnose genau zu stellen. Dann kann ich genaueres sagen. Nun kann ich leider nichts sagen. Okay. Und wie ist Ihr Appetit? Ist gut. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder beim Stuhlgang? Nee, habe ich nicht. Okay, und wie ist Ihr Schlaf? Haben Sie eine Schlafprobleme? Schlafprobleme? Nee, habe ich nicht. Manchmal wache ich, wenn ich mal viel unterwegs war, mache ich manchmal auf, weil das Knie mit dem anderen Knie, wenn er sich berührt, dann tut es auch weh und dann, aber sonst habe ich keine Probleme, nur wegen den Schmerzen. Okay, ich verstehe Sie ganz genau. Haben Sie Nachtschweiß oder Schüttelfrost bemerkt? Nee. Okay. Und leiden Sie irgendwelche Vorerkrankungen? Leiden Sie an irgendwelche Vorerkrankungen? Was meinen Sie damit? Also, ich meinte Zuckerkrankheit oder arteriell Bluthochdruck. Bluthochdruck und so, nee, nicht, dass ich wüsste. Okay. Wurden Sie schon einmal stationär behandelt oder operiert? Ja, operiert wurde ich schon mal, da war ich 9 Jahre alt. Was operiert bei Ihnen? Was wurde bei Ihnen operiert? Ja, damals wurde mein Blinddarm entnommen. Blinddarmentfernung, also. Und wie ist Ihr Impfstatus? Sind Sie gegen Covid und die Kindererkrankungen oder Kindheitskrankerkrankungen geimpft? Ja, also in meiner Kindheit hatte ich alle Impfungen bekommen und ich bin an Covid mal erkrankt worden, war mal krank und bin auch geboostert oder geimpft zusätzlich. Okay. Aber schon länger her. Das war 2020, September wurde ich krank und ein halbes Jahr später oder irgendwann danach hatte ich eine Impfung bekommen, zusätzlich. Ein Okay. Buch, wie man es nennt. Können Sie das wiederholen? Ich konnte nicht ganz verstehen, aber. Ja. Vor 2 Jahren, nee, 3 Jahren mittlerweile, vor 3 Jahren war ich circa vor 3 Jahren an Corona erkrankt. Ja. 6 Monate später oder 7, 8 Monate später hatte ich nochmal eine Corona-Impfung bekommen. Ah, okay. Einmal Sie hatten ein Corona gehabt haben und dann einmal geimpft. Genau, ich hatte Corona, also die Infektion durchgemacht und ungefähr 6, 7 Monate später wurde ich trotzdem nochmal geimpft. 6 Monate. Okay. Und waren Sie in letzter Zeit Ausland? Auslandsnähe. Okay, ich habe es vergessen. Haben Sie in letzter Zeit ungewollt ab- oder zugenommen? Nee. Okay. Und nehmen Sie regelmäßig irgendwelche Medikamente ein, außer Ibuprofen? Nee. Okay. Und haben Sie Allergien oder Unverträglichkeiten? Ja, also ich habe Penicillinallergie und gegenüber Diclofenac vertrage ich nicht Unverträglichkeit gegenüber Diclofenac. Wie reagieren Sie sich, wenn ein Penicillin oder Diclofenac bekommen haben? Bei Penicillin kriege ich Atemnot, weil mein Hals anschwillt. Mit einem Blinddarm operiert wurde, hat man mir das Penicillin gegeben und da konnte ich schlecht atmen. Seitdem darf ich das nicht mehr einnehmen. Diclofenac hatte ich mal irgendwann mal genommen, wo ich irgendwelche Schmerzen hatte. Und da hatte ich Durchfall und Magenschmerzen bekommen gehabt. Habe ich nicht gut vertragen. Okay. Und Herr Werner, wie ist Ihr Familienstand? Sind Sie verheiratet oder? Nein, ich lebe alleine, ich habe eine Freundin und bin nicht verheiratet. Ich glaube, ich habe es verstanden. Sie leben mit Ihrer Freundin, oder? Nein, ich habe eine Freundin. Sie haben gefragt, ob ich verheiratet bin. Ich bin nicht verheiratet, ich Ah, habe eine okay. Freundin, aber Leben lebe. Sie allein, ich glaube. Ab und zu mal bin ich bei meiner Freundin, ab und zu mal ist sie bei mir. Okay. Haben Sie Kinder? Kinder habe ich nicht, ne. Und was machen Sie beruflich? Beruflich, ich studiere. Na schön. Mache gerade meinen Master im Bauingenieurwesen. Okay. Und haben Sie viel Stress? Ja, das normale. Ich arbeite noch nebenbei als Student. Ich bin mal arbeiten, studieren, aber sonst nicht so besonders. Nicht wirklich. Ich denke, das ist ein positiver Stress. Okay. Herr Werner, rauchen Sie? Ich rauche nicht, nein. Okay. Trinken Sie regelmäßig Alkohol? Regelmäßig trinke ich keinen Alkohol. So ab und zu bei Gelegenheit, wenn irgendeine Feier ist oder Geburtstag, aber nicht regelmäßig. Was trinken Sie bei Feierabend und wie viel trinken Sie? Können Sie sagen? Und wie viel? Was weiß ich? Dann kann ich mich nicht daran erinnern, da bin ich dann besoffen. Okay, ich verstehe ganz genau. Es ist halt eine Party, Feier und dann trinkt man. Aber es ist nicht jedes Wochenende Party. Also ich Okay, trinke nicht. Sie zahlen nicht die Flasche, ich glaube. Ja, Sie zahlen nicht die Flasche, ich glaube. ich werde eingeladen oder irgendwo bin ich dann beim Feiern, aber es ist nicht so oft. Ich gehe selten zur Feier oder irgendwo. Gelegentlich könnte ich mal, das könnte ich mir sagen. Könnte ich sagen. Und Herr Werner, ich muss eine Frage stellen, aber bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich. Diese Frage gehört zu einem vollständigen Anamnesegespräch. Was Sie, es bleibt unter uns, was Sie mir sagen. Haben Sie schon einmal Drogen probiert oder nehmen Sie, konsumieren Sie Drogen? Nein. Okay. Ich weiß noch nicht mal, wie Drogen geschrieben wird. Wie bitte? Ich weiß noch nicht mal, wie Drogen geschrieben Ah, okay. Das war sehr schön. Und treiben Sie Sport? Ich glaube, Sie spielen Fußball. also. Bin ich in einem Verein mit Freunden, sind wir öfter zusammen und organisieren irgendwelche Turniere und ja, ich würde sagen schon fast regelmäßig. Einmal in der Woche treffen wir uns oder alle 2 Wochen und spielen Fußball, aber an dem Wochenende war ein bisschen viel gewesen. Da war ein Turnier gewesen, da habe ich mitgemacht. Aber nicht in einem Verein drin. Das ist so initiativmäßig. Als Amateur, ich glaube. Okay. Und Herr Werner, leben Ihre Eltern noch? Ja, meine Eltern leben. Und leiden Sie an irgendwelche chronischen Erkrankungen? Krank, was Sie vorhin gemeint haben mit Blutdruck. Ja, mein Vater nimmt Medikament wegen Bluthochdruck. Meine Mutter, sie nimmt, glaube ich, irgendein Medikament wegen der Schilddrüse. Schilddrüse. Okay, haben Sie Geschwister? Geschwister, ja, ich habe eine Schwester. Und ist sie gesund? Ja, die ist jünger als ich und die ist gesund. Okay. Und Herr Werner, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie haben seit 6 Wochen rechtzeitige, pochende und siechende, seit 6 Wochen aufgetretene, pochende, siechende und rechtzeitige Kniegelenkschmerzen nach einem Fußballspielen aufgetreten, ich glaube. Und ich werde Sie jetzt körperlich untersuchen, dann sollen wir ein Röntgen veranlassen. Nach den Befunden vorliegen, sprechen wir wieder darüber. Hier gibt es eine Liege, und wenn Sie eine Frage haben, kann ich gerne antworten. Okay. Wenn Sie eine Frage haben, Ja. eine Fragen, nicht Fragen Ja, haben. das war mein erst, deswegen ich bin mir Alles ein bisschen aufgeregt. kein Problem. Ich auch. Ich gehe auch nicht so oft zum Arzt. Ja, ich weiß jetzt nicht, etwas übertreiben oder etwas überlassen, aber Alles gut. haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Hocam atladığım bir şey var mı? Bir ara ben Rahu'nun falan. Wir müssen nicht türkisch sprechen. Aa, okey. Wir wollen nicht türkisch Wir sprechen. wollen nicht türkisch sprechen. Bitte. Okey, kein Problem. Ben de möglich. Ja, hier in Deutschland wird Deutsch gesprochen. Ja, leider. Haben Sie bemerkt, ihre betroffene Beine, Bein. Taubheitsgefühl, Ah. Muskelschwäche, Kraftlosigkeit und so weiter? Taubheitsgefühl habe ich nicht bemerkt. Muskel. Kribbende Und haben Sie noch gefragt? Sind Taubheitsgefühl. Ihnen Taubheitsgefühl, Kraftverlust oder kribbende Gefühl aufgefallen? Aufgefallen, nein. Auffallend? Auffallen, ja. Es ist mir nicht aufgefallen. Oder haben Sie es bemerkt? Oder bemerken Sie oder haben Sie, fühlen Sie Taubheit? Haben Sie Missempfindungen oder irgendwas, kann man sagen, ja, habe ich nicht. Können Sie mehr genau beschreiben? İhre gelenk, beugen oder strecken oder bewegen, ihre Schmerzen sind aufgetreten, oder? Ja, also wenn ich beuge, zum Beispiel beim Treppenlaufen, habe ich Schmerzen. Das ist ja auch eine Beugung. Wenn ich hier in der, wenn ich sitze und mein Knie beuge und strecke in der Luft, habe ich keine großen starke Schmerzen. Ähnliche Beschwerden, Sie haben gesagt, Fußball spielen, ähnliche Beschwerden gehabt, haben Sie gehabt? Ja, ob ich früher solche Beschwerden hatte. Nicht, dass ich mich so erinnere, also nicht so intensiv. Kann ich mich nicht erinnern. Herr Werner, Ja, bitte. ist Ihnen aufgefallen, wenn Sie Ihr Beine hochheben oder aufheben, wird die Schmerzen schlimmer? Wenn ich mein Bein hochhebe, meinen Sie im Liegen oder meinen Sie, Hochlagerung. Hochlagerung. wenn ich die hochlagere, ob das schlimmer oder. Nee, ist kein Unterschied zwischen Sitzen und Hochlagern. Okay, danke schön. Können wir Ersatzgespräch anfangen, hocam? Ja, für mich kein Problem. Aber ich bin nicht sehr gut bei Arsas-Gespräch. Bitte versucht. Okay. Versuchen Sie es bitte. Versucht du. Sie Ja. nicht. Okay, Versuch, ich glaube. dann versuche es bitte, kann man auch sagen. Dann ist es egal, Sie oder du. Dann versuche es bitte. Okay, ich. Hallo, Herr Doktor. Ich habe eine Herr neue. Oderas. Hallo, Herr Oberarzt. Ich habe eine neue. Kollege hier in der Klinik. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Furkan Baran und ich bin Anfänger hier. Ja, genau, auf dieser Station. Wir haben nicht kennengelernt, deswegen. Kein Problem. Und mein Name ist Müller, Oberarzt Müller. Hallo, Herr Dr. Müller. Ich freue mich, kennenzulernen. Ja, bitte, ich auch. Dann schießen Sie mal los. Okay, ich habe einen Neupatient. Herr Werner, 30, ist ein 30-jähriger Patient, der Sie heute Abend bei uns in der Notaufnahme seit 6 Wochen seit 6 Wochen aufgetretene pochende, siechende und rechtzeitige Klingenschmerzen ohne Ausstrahlung vorgestellt hat. Der Patient berichtete, dass die Schmerzen nach einem Fußballspielen aufgetreten seien und beim Ruhe besser, bei Belastung oder Treppensteigen schlimmer geworden seien. Zusätzlich teilt er mit, dass die Schmerzen 6 von 10 auf der Schmerzskala seien. Sie habe ein Tablette Ibuprofen 400 Milligramm eingenommen, aber es habe ihm nur ein bisschen geholfen. Hat er nur einmal eingenommen oder öfter? Wenn er einen Schmerz haben, Bei wenn Bedarf. er bei Bedarf. Er hat bei Bedarf eingenommen. Okay. Gut. Und er erwähnt, dass er beim betroffenen Stelle leichte Überwärmung und Rötung bemerkt habe. Die Fragen nach ähnlichen vorherigen Beschwerden, Taubheitsgefühl, kribbelnde Gefühl, Missempfindungen, Herzrasen, Atemnot wurde von dem Patienten verneint. Sie habe gute Appetit, sie habe keine Das Gewichtsverlust. ist eine Frau, Werner, oder Herr. die habe. Er habe. Okay. Er habe einen guten Appetit und keine Gewichtsverlustprobleme. Es wurde bei ihm mit 9 Jahren eine Blinddarmentfernung durchgeführt. Wie würden Sie das medizinisch ausdrücken, diese Blinddarmentfernung? Wie kann man das noch? Appendektomie. Der Patient wurde mit 9 Jahren eine Appendektomie durchgeführt. Oder man kann auch sagen, er wurde mit 9 Jahren appendektomiert. Ja, ich weiß es, ich wusste es nicht. Kein Problem. Können Sie es schreiben? Nee, ich kann nicht, ich habe keine Tastatur hier. Ah. Appendektomiert. Miert. Appendektomiert. Ja. Okay. Er wurde mit 9 Jahren appendektomiert. Können wir diese Begriffe, die andere vielleicht Cholezystektomie oder die andere Krankheiten verwenden? Ja, es gibt diese. Ja, cholezystektomiert, kann man auch sagen. Ah, okay. Oder es wurde eine Cholezystektomie durchgeführt, kann man auch sagen. Ah, okay. Er habe einmal. Wie kann ich es sagen? Ich weiß es nicht, aber er habe einmal Covid gekrankt, oder? Erkrankung durchgemacht, vielleicht. Ja. Und es wurde bei ihm einmal Corona-Impfungen durchgemacht, Durchgeführt. durchgeführt, oder? Normalerweise geimpft, mit geimpft benutze, aber Ja, er wurde nach der Erkrankung wurde einmal geimpft, ja. kann man auch sagen. Der Patient nehme nur Ibuprofen bei Bedarf ein und er habe eine Penicillinallergie und Diclofenakallergie gehabt. Der Patient äußere sich gegen Penicillin Atemnot. Nochmal, bitte den Satz nochmal, ich habe das nicht verstanden. Oder Nochmal. der Patient reagiere sich gegen Penicillin mit Atemnot. Das kann sein. Ja, man kann auch sagen, er ist gegen Penicillin allergisch, also er reagiert gegenüber Penicillin allergisch. Die Reaktion äußert sich mit Atemnot zum Ah. Beispiel. Dispnoe. Ja, Dispnoe, ja. Dispnoe. Und er sei Nichtraucher. Aber Diclofenac hat ja Ah. keine. Wir haben gesagt, Diclofenac-Allergie, aber es ist eine Unverträglichkeit. Unverträglichkeit. Ist das Unverträglichkeit? Okay. Gut. Und er habe eine Unverträglichkeit gegen Diclofenac und außer Gegenüber Diclofenac, genau. Gegenüber Diclofenac und äußert sich mit Diarrhoe und epigastrische Schmerzen, Magenschmerzen also. Okay. Er sei Nichtraucher und trinke ab und zu Alkohol, aber er könne nicht ganz genau sagen, wie oft und wie viel. Er trinkt gelegentlich Alkohol. Fertig. Ja. Es geht ja darum, ob der regelmäßig trinkt oder nicht. Wenn man regelmäßig trinkt, will man wissen, wie viel er regelmäßig trinkt. Ist es ein kleines Glas Alkohol oder ist es eine Flasche Alkohol oder so? Aber gelegentlich, da ist egal. Gelegentlich ist gelegentlich. Okay, und sie habe keine Kontakt mit Drogen gehabt und sie Ja, pardon. spiele, Ja, nicht sie. er habe keine Dro kein er habe keine Kontakt mit Drogen gehabt und er spiele einmal in der an der Woche Wochenende. Oder einmal in der Woche reicht. Er spielt Fußball. Ball, ja. Er sei alleine. Ist das richtige Verwendung? Ich weiß nicht. Er lebt alleine. Ah, er lebt alleine und habe keine Kinder. Nicht alleine, alleine. Er lebt Allein. und Lebt alleine, ja. lebt alleine. Freunden mit Freunden leben, hocam. Er ist ledig, hat aber eine Freundin. Ledig, aber Status, er hat ja gesagt, ist er verheiratet. Status ist ledig. ich glaube, wir sollen wohnen benutzen. Ja, Er genau. wohne alleine. Er wohne alleine, können Sie auch sagen, ja. Wohnen und er lebt alleine ist eigentlich fast dasselbe, aber wenn es darauf ankommt, er lebt ja nicht mit jemandem, sondern ab und zu hat sie eine Freundin und ab und zu kommt die Freundin oder nicht. Aber eine wichtige Frage, haben Sie gefragt, was für ein Fußballfan er ist? Was für ein. Was für ein Fußballfan er ist. Ich kann nicht verstehen. Hat er einen besonderen, mag er einen besonderen Fußballverein? Wie bei Er spiele Fußball als Amateur mit ihren Freunden. als Fußballspieler hat er eine Liebe, irgendeinen Verein Ah. Okay. gefragt. Ist der Schalke-Fan, Bayern-Fan? Nein. Ja, ich weiß es nicht. Ich bin Also, Fenerbahçe-Fan, deswegen. Ich habe keine gute Laune mit Fußball, oder? Keine gute. naja, okay. Spaß beiseite. Okay, jetzt geht's weiter. Medizin. Und er studiere Bauingenieurbereiche und Bauingenieurwesen, ja. ja, seine Eltern würden leben, noch Ja. leben, und seine Mutter leide an Schilddrüse-Probleme und ihr Vater leide an arterielle Hypertonie. Er Ja. habe eine Schwester, eine gesunde Schwester. Die anamnestischen Angaben am Ehesten deuten auf Kniegelenkbruch hin. Bruch. Bruch. Als Differentialdiagnose kommen. Das ist Wie? ja ein Arztgespräch, wenn Sie einen Bruch sagen. Ja. Wie würde medizinisch das deuten? Fraktur. Ja, Ja, also noch Knie. neu. Kniegelenk, die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Sprunggelenk oder ja, Nie Kniegelenk, Kniegelenk Verzeichnung. Ja. Gelenksfraktur. Kniegelenksfraktur. Als Differentialdiagnose kommen die folgenden in Betracht. Eine Frage. Ja. Hat er beim Fußballspiel ein Trauma gehabt? Nein, er weiß es nicht. Ja, weiß ich nicht. Wie kommen Sie dann auf eine Fraktur? Kann man haben, ja. Er ist 30 Jahre alt. Ja, als Das ist Differentialdiagnose gibt es Prellung, also Kontusion. ja, aber hat er eine Prellung gehabt? Hat er das beschrieben? Ja, er sagte leichte Überwärmung und Rötung. Nein. Genau. Leicht. Rötung hat er nicht gesagt gehabt. Gesagt. Er hat gesagt, leichte Überwärmung und Schmerzen. Aber was ist die Wahrscheinlichkeit? Welche Wahrscheinlichkeit ist am höchsten bei einem jungen Menschen, der 30 Jahre alt ist und zwar Fußball gespielt hat und kein Trauma hatte? Ist die Wahrscheinlichkeit am meisten, was denkt man? Ristruktur. Ja, weiter. Meniskusruptur zum Beispiel. Ja. Ja, ich habe es vergessen. Ja, Fußballspieler-Problem, Verdacht auf Meniskusläsion. Und was hat er gesagt? Das ist Außen- oder Innenbereich? Innenbereich? Die Schmerzen sind medial oder lateral? Ah, ich habe es nicht gefragt. Yani gesagt. Innenseite hat er gesagt. Innenseite. Ah. Das heißt medial. Am Medial. Die Diagnose heißt eigentlich, würde ich sagen, es ist eine mediale Gonalgie, medialer Knieschmerz, und mit Verdacht auf mediale Meniskusläsion. Ja, ich habe ein Problem mit Knie und Sprunggelenk, deswegen ich vermischte die beide Okay. Englisch. Kein Problem. Die sind nicht weit auseinander. Ja, Es ist deswegen dachte ich WBA, WBB und C, aber wir sind in Kniegelenk. Ja, okay. Also müssen wir mit dem Aufzug eine Etage hochgehen. Ja. Sollten die Folge. Natürlich kann der Person auch eine Fraktur Ja, haben, ja. aber was für eine Fraktur würde man denken? Ohne Trauma wäre es dann eine Fraktur. Also, wenn man an eine Patella? Fraktur denkt, wenn man an eine Fraktur denkt bei einem 30-Jährigen, was für eine Fraktur würde man, wenn überhaupt kein Traum, es ist kein Traum. Pathologisch Ja, genau, Fraktur. pathologische Fraktur. Kann einer haben, vielleicht hat er Ja, einen. aber es gibt keine Gewichtsverlust und B-Symptomatik deswegen. Ja, es ist immer in der Onkologie, ich bin kein Onkologe, aber gibt es Ja. in der Onkologie einen hundertprozentigen Nachweis, dass jeder Nachtschweiß hat? Und also die B-Symptomatik, also muss man nicht haben, kann sein. Ja, genau. Eine Zyste sein, die im Knie ist, die dann einbricht, ohne dass da Gewichtsverlust ist oder so. Was weiß ich. Kann alles. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, aber wenn es eine Fraktur ist, ohne Trauma, ist es eine pathologische oder eine osteoporotische Fraktur, weil er Ja. sehr starke Vitamin D-Mangel hat, zum Beispiel. Seit der Ja. Kindheit. Kann auch eine pathologische Fraktur machen. Zum Beispiel. Jemand in der Gruppe hat Kreuzbandriss gesagt, kann man auch haben. Wenn man früher öfters vordere Kreuzbandläsionen hatte, zum Beispiel, kann man auch mal durch mehr Überlastung auch eine, ohne traumatisch eine Ruptur haben. Vordere Kreuzband. Ist sehr selten, aber kann man haben. Das Ja, wer häufigste die. ohne Trauma ist es, junger Mensch ohne Trauma ist Meniskusproblem, weil es auch medial ist. Und ein älterer Mensch würde man eher als erstes als eine beginnende Arthrose oder eine Arthrose denken. Ja, Gonarthrose. Von Arthrose, genau. Normalerweise, ich glaube, die Kreuzbandriss Patient kommt mit ja, ich habe Fußball gespielt, dann ich habe ein Geräusch gehört, dann bin ich hier, sagt ich glaube. Ja. Und sollten wir. Traumatisch gerissen ist, ist es so, aber stellen Sie sich vor, Sie haben vor ein paar Jahren zwei, dreimal Verletzungen gehabt. Es ist nicht ganz gerissen, sagen wir mal 80, 90% gerissen. Und jetzt gestern beim Fußballspiel ist nur noch der letzte 10% gerissen. Kann ja sein. Also eine chronische Ruptur. Tut nicht unbedingt sehr weh. Theoretisch. Praktisch ist es eher, was Sie sagen. Weil jemand in die Gruppe geschrieben hat, Kreuzbandruptur, Kreuzbandriss, aber die ist ja atraumatisch, also chronisch degenerative Veränderung und dann dadurch bedingt vielleicht eine Ruptur. Ist Und auch sehr, sehr. wie kann ich diese Frage stellen? Wie? Wenn Sie diese Probleme bekommen haben, was haben Sie gemacht? Wie kann ich diese Frage stellen, besser als das? Nochmal, habe ich nicht verstanden. Sie haben ja die Frage zwar gestellt und deswegen habe ich nicht Ja, verstanden, was Sie wir meinen. fragen zum Patienten, was haben Sie gemacht, wenn wenn die Schmerzen aufgetreten sind? Als Ist Sie, das richtige Verwendung oder? was haben Sie gemacht, als die Schmerzen anfingen oder auftraten? Ah. Okay. Ja, nichts, Medikament eingenommen, gekühlt vielleicht. Er Ja. hat gekühlt, aber man kann kühlen, Medikament einnehmen oder zum Arzt gehen, Hausarzt gehen. Und er hat nichts festgestellt. Na. Ja, ich Vielleicht. glaube, ich kann waren Sie deswegen beim anderen Arzt fragen. Könnte man, ja, aber ich war nicht beim anderen Arzt. Menisküstrüptür, dann. Genau, es kann eine. Man kann, wenn man nicht genau weiß, was es ist, kann man auch Meniskusläsion sagen. Es ist sehr generell. Ödeme vielleicht. Ja, genau, es kann auch eine Überlastung des Knochengewebes sein, ein Bone Bruise, ein Ödem des medialen Femurkondylus sein zum Beispiel oder der Tibia-Plateau sein. Das ist eine Differentialdiagnose, was Sie gesagt haben. Das stimmt. Prellung oder sollte? Es kann auch ein Reizzustand des medialen Kollateralbandes sein, Ja. Kapselband Entzündung sein, also ein Reizzustand sein. Oder nur eine Symptome der Patient hat gesagt, Gehirn Schmerzen 1 Kilometer. Ja, wenn er lange gelaufen ist, also bei deutlicher Belastung, dann. Deswegen erstmal müssen wir Meniskusläsion, oder? Ja, kann man sagen. Genau, bei Bone Bruise oder Ödem, Knochenödem, würde er nach 2, 3 Meter schon Schmerzen haben oder direkt haben. Und es gibt ein Gefühl, ich glaube, ich trete auf einem Loch oder Das wie ist kann ich es sagen? ja in einem Loch oder in eine Leere. Ja, wie ein, auf eine Leere. In eine Leere. Man le tritt in eine Leere. Ja, das was ich glaube. Proximale Tibiasprung. Was meinen Sie mit Tibiasprung? Irgendjemand hat was Tibiasprung geschrieben, habe ich nicht verstanden. Kenne ich nicht diesen Wort. Ich habe auch proximale Tibia-Sprung. Ich weiß Weil nicht. ich, heißt nicht, dass ich alles weiß, aber ich habe es mir nicht bekannt. Oder wollte was besonders Schienbeinsprung. Schienbeinsprung. Nein, das heißt Tibia. Aber Okay, weiß ich nicht weiter. es gibt Therapie und sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich die folgende Therapie vor. Diagnostik. Moment, Moment, Moment. Diagnostik. Ja, genau. Stopp. Erstmal Diagnostik. Sie haben eine Verdachtsdiagnose, dass der Knie mediale Gonalgie hat und mit Verdachtsläsion. Wie würden Sie weiter vorgehen? Als erste Maßnahme würde ich den Patienten körperlich untersuchen. Ausführlich körperlich, das ist immer schön, beim ausführlich körperlich untersuchen. Wie Ausführlich. Ich würde eine ausführlich, was bedeutet? Ich weiß es nicht. ausführlich heißt sehr genau, sehr intensiv. Ausführliche. Nein, ich glaube, die betroffene Stelle, die beide Stelle kann vielleicht Ausführlich können. und ausführlich heißt nicht komplett. Ich sage nicht eine komplette körperliche Untersuchung, sondern eine Ja. ausführliche heißt, ich würde mich sehr ausführlich mit dem Kniegelenk beschäftigen. Ich Ja. würde, ich kann einmal sagen, ich habe nur das Kniegelenk hin und her bewegt. Ich habe gedrückt da tut es weh, aber ich kann auch sagen, ich habe einen Meniskustest gemacht, ich habe eine Patella-Verschiebetest gemacht, ich habe, das ist eine ausführliche Untersuchung, übers Knie. Das heißt Ja. nicht ich, detailliert, ja, kann man auch sagen, eine detaillierte Untersuchung. Aber deswegen hört, wenn man sagt, zuerst würde ich eine ausführliche Untersuchung durchführen, sozusagen. Dann kann ich Blut abnehmen, um die Erysipel auszuschließen, vielleicht wegen Überwärmung. Ja, wegen Bilmiyorum. Überwärmung. Einfach nicht wegen, ich würde nicht sagen, erysipel, dann kommt man gedacht. Einfach erstmal mit kleinen Häppchen. Ich würde Labor abnehmen wegen der Überwärmung, ob Entzündungsparameter erhöht sind. Fertig. Ja, okay. Wenn ich jetzt fragen würde, an welche Entzündungsparameter denken Sie? Jetzt können Sie Ja, antworten. C-Reaktiv Protein, CRP Was noch? und BSG, Ja. Blutzuckergeschwindigkeit und Prokalzitonin, aber ich glaube, es ist nicht nötig. Ist Nein. nicht so in der Orthopädie, also sehr. LDH, Nee. Laktathydrogenase. Ganz einfach. Denken Sie ganz einfach. Die Chirurgen denken. Blutbild oder? Kleines Blutbild, was ist da wichtigste Parameter? Kleines Blutbild. Ja, kleines Blutbild, undifferenziert. Es gibt dort drei Parameter, die uns interessieren. Eigentlich CRP, Leukozyten und eventuell BSG. Ja. Mehr Und nicht. So viel. wenn wir diese Wir Patient sind nicht sehr kompliziert, wir sind einfach. Okay. Ja, ich mag Orthopädie, aber vielleicht wollen wir diese Patient operiert. Nein, nein, nein, nein, Nein, nein. Er noch nicht so. Sie haben erstmal ausführlich untersucht, dann haben nein. Sie ein Labor abgenommen. Ich meinte die bei Labor abgenommen. Also nee, nochmal. Entschuldigung, nochmal. Sagen Sie nochmal Ihre Aussage. Wenn wir dieser Patient operiert wurden, Nee, wo, jetzt wurden operieren würden. würden. Wir Ah. diesen KPZ operieren würden. Nee, als präoperative Vorbereitung kann man Ja, auch. präoperative Vorbereitung können wir machen. Bei Meniskusläsion macht man keine Notfalloperation. Also, auch wenn wir sagen, es ist keine Notfall, es geht nicht um Leben. Kann man morgen, übermorgen, nächste Woche machen oder so, wenn es Ja, an. Sie haben recht. Das heißt, nicht zu viel denken, einfach nur kurz wie bündig. Aber wichtig ist zum Beispiel, Sie haben körperlich untersucht, Sie haben Labor abgenommen, muss Ich man nicht, würde aber haben gemacht. Röntgen veranlassen, ich Genau, glaube. Sie Röntgen fahren lassen. Wie würde diese Röntgenaufnahme, die Anforderung, wenn Sie dem Radiologen schreiben? Ja, zwei Ebene, Kniegelenk. Ja, genau. Ja, jetzt kommt es langsam. Das stimmt schon. Jetzt nochmal den neuen Satz. Ich würde. Ich würde in zwei Ebenen Kniegelenkröntgen veranlassen. Ist das Genau. richtig? Ich würde ein Röntgen des rechten Kniegelenk in zwei Ja. Ebenen. Aber sollen wir die beide Kniegelenk oder nur eine? Ein. Er hat nur Rechtsproblem. Warum Ja. sollen wir Röntgenstrahlen Belastung machen für links? Orthopädien schauen, ich glaube, die beide und um die zu vergleichen. Ich Nee. glaube aber, sie wissen besser natürlich. Vergleichen. Es geht nicht um irgendwelche angeborene Krankheiten oder Hüftdysplasien oder irgendwas, sondern hier geht es um eine lokale Beschwerde und deswegen macht man nur eine Seite. Ah. Ich mache keine Beinlängenunterschiedmessung oder irgendwas. Also das ist eine sehr spezielle orthopädische Fragestellung. Okay. Eigentlich Röntgen, merken Sie sich bitte, wenn Sie dem Radiologen handschriftlich, heutzutage klickt man das meistens Ja. im Computer, aber früher haben wir das handschriftlich geschrieben. Er bitte Röntgen, Kniegelenk rechts in zwei Ebenen, zum Beispiel. Na. Röntgen, Halswirbelsäule in zwei Ebenen. Röntgen, Sprunggelenk in zwei Ebenen. Röntgen immer dasselbe. Röntgenhüfte in zwei Ebenen. Gegebenenfalls CT, ich glaube. Moment, warum würden Sie röntgen? Der hat ja kein Trauma gehabt. Was wollen Sie damit bezwecken? Wir können Der Nachteil, das machen wir komplizierter ein bisschen. Was ist der Vor- und Nachteil eines Röntgens? Vorteil, wir können oder Röntgen kann den Knochen besser aufzeichnen, Darstellen. darstellen oder aber Weichgewebe. Ja, Weich, Weichteil. weich, weichte Gewebe kann Röntgen nicht sehr gut Da kann nicht sehr gut dargestellt werden. ja, dargestellt werden. Ja, Aber ein weiterer Hauptnachteil ist das Röntgen. Was ist? Was macht strahlbar. genau? Das Nachteil ist, dass es Röntgenstrahlen hat und dessen Folgen schlimm sein könnte. Deswegen, was machen wir? Wir schonen zu Röntgen. Aber Sie haben gesagt, ich möchte Röntgen. Da muss man die Fragen abwägen. Warum möchten Sie Röntgen? Um was auszuschließen. Sie haben ja Meniskusverdacht gehabt. Meniskus ist kein Knochen. Also Ja. Meniskus muss man nicht Röntgen. Aber vielleicht wollen Sie doch Röntgen. Warum, frage ich. Wir können beurteilen, dass die zwischen den Knochen, aber wie kann ich es sagen? Gelenkspalt? Ja, Gelenkspalt beurteilen, oder wir können. Nummer zwei. Was haben wir vorhin gesagt? Ist sehr selten. Was können wir ausschließen? Dass es keine pathologische Fraktur dort Ja. ist. Kann man auch ausschließen. Ja, Süleyman hat geschrieben, Alles glaube gut. ich. Und ich würde dieser Patient die folgende vorschlagen. Moment, nicht vorschlagen, wir sind noch nicht fertig. Ah. Welche Maßnahme würden Sie weiter empfehlen? Eine bildgebende Maßnahme würden Sie empfehlen, damit man den Meniskus darstellen kann? Gibt es da eine bestimmte Ah. besondere Aufnahme? Normalerweise gibt es Oder ein. Arthroskopie, Nee. aber Arthroskopie ist keine bildgebende Verfahren, ist sie auch, ja, aber nicht richtig. ja, MRT auch, um Meniskusriss auszuschließen. Genau, MRT, richtig, nicht MRI. Wir sind in Deutschland. In Ja. Deutschland nur MRT. Für denjenigen, der das geschrieben Ja, hat. Kernspintomographie. Kernspintomographie, genau. Magnetoresonanz. Was ist der Vorteil von MRT? MRT kann die Weichgewebe besser beurteilen und es Werden. ist ohne Strahlung. Und Genau. Was ohne ist der Nachteil von MRT? Was ist der Nachteil von MRT? Nachteil, es dauert circa 30 Minuten. Der Patient muss 20 Minuten, würde ich sagen. flach liegen und es gibt in die Röhre viele Geräusche. Genau. Manche Patient hat Klaustrophobie, Genau. Was ist kaum aber noch? Feuer, ja. Was ist noch ein, das stimmt schon. Und was ist noch ein Nachteil? Hat jemand geschrieben? Ich weiß es nicht. Ah. Es ist Natürlich. Ja, teuer und. ich komme aus Kayseri, deswegen ich weiß Okay. Hier in Deutschland ist es teuer. In der Türkei im Vergleich zu Deutschland, in Türkei ist es günstig. Ja. Ja, genau. 100 Euro, aber hier kostet so. Wenn man privat machen möchte, so um die 400 bis 600 Euro Ja, durchschnittlich. es gibt viele Patienten in der Türkei, die uns gekommen bin, sind dann, ja, ich möchte eine MRT veranlassen, aber wohin bewerbe ich dann? Ja, also man kann ja alles haben wollen, aber wenn man kriegt in Deutschland auch nicht unbedingt schnelle Termine. Das Ja. heißt, Wenn Sie im Krankenhaus sind, können Sie nicht sagen, ah, wir machen mal ein MRT in der Notfallambulanz, sondern man empfiehlt irgendwas, was Sie gleich sagen werden, die Therapien, man empfiehlt etwas und empfiehlt auch, dass man bei Beschwerdepersistenz, bei anhaltenden Beschwerden, dass man ein MRT machen sollte, zum Beispiel. Steht meistens in den Briefen dann drin. Ich empfehle, und wenn bei Beschwerdepersistenz, empfehle ich Durchführung eines MRTs der rechten Kniegelenkes, zum Beispiel, würde heißen. Aber in den Krankenhäusern, wenn einer eine größere Sache, zum Beispiel einen Schlaganfall hat, wenn man da ein MRT haben will, dann kriegt man dann schon einen. Da geht es ja um Zeit gewinnen. Ja, Aber leider. die orthopädischen, unfallchirurgischen Sachen ist äußerst selten. Das ist selbstverständlich. Es könnte Beispiel sein, wenn jemand einen Bandscheibenvorfall hat und hat eine Parese. Und da ist die Entscheidung, ja, nein, kommt es von dieser Bandscheibe oder nicht? Diese Fußheberparese zum Beispiel. Da muss man schnell reagieren. Es wird nicht gleich notfallmäßig gemacht, aber es wird zeitnah gemacht. Also innerhalb eines Tages oder 2 Tage. Aber es ist nicht wie ein Herzinfarkt. Man muss gleich zack, zack, zack machen, sondern Orthopäden, Unfallchirurgen sind immer so die letzten im Krankenhaus, die man so dran lässt, weil Ja. es nicht um ein Leben geht, um ein Organ vielleicht. Okay, Ja, natürlich. gut. Wir haben Röntgen durchgeführt. Was haben Sie was kann man in einem Röntgen erkennen? Sie haben vorhin das gesagt, zum Ja, Beispiel Knochen. wie weit der Gelenkspalt ist. Ja, Gelenkspalt. Eine Fraktur vorhanden ist oder eine Pathologie, irgendeine Pathologie vorhanden ist. Okay. Was kann man noch im Kniegelenk erkennen? Fehlstellung vielleicht. Ja, könnte man auch theoretisch darstellen. Ich glaube, das war's. Da gibt es nicht vieles im Kniegelenk. Therapie am Ende Therapie. Genau. So, jetzt, wir haben eine Fraktur ausgeschlossen durch eine Röntgenuntersuchung. Ja, was war unsere Diagnose? Meniskus Läsion, genau. Läsion, okay. Ja, der Patient ist jüngerer Mensch. Wir können oder ich würde die folgende empfehlen. Gips Knieband oder wie kann ich es sagen? Kniegelenksbandage. Bandage oder die Basketballer verwenden es oft. Aber Bandage. Bandage oder? Ja, aber es gibt eine Bandage und es gibt eine Orthese. Orthese. Orthese. Aber Orthese ist ein bisschen mit Gestell, mit Rahmen, ein bisschen fester. Muss man nicht gleich machen. Also, ich würde das erstmal mit einem Voltaren-Salbenverband Ja. versorgen. Aber Aber Diclofenac Unverträglichkeit. ja, dann gibt es auch Ibuprofen-Salbe, kann Ja. man. Gut aufgepasst. Ja, vielen Dank.